Geschichten aus der alten Hoffnungsschimmerei. Es war einmal vor langer Zeit ein Schreiberling mit flinker Feder, der murmelte alles vor sich hin, das seine Hand zu Papier brachte. Noch bevor die Tinte trocken und der letzte Punkt gesetzt war, konnte so ein aufmerksamer Zuhörer jedes Wort seiner Geschichte hören und anderen davon berichten. Dies sprach sich im Dorfe schnell herum, und so wurde die Schreibstube von Meo Mespotin als Hoffnungsschimmerei bekannt. Reflexionen, Sentenzen, Aphorismen vom Geiste des Autors. Für die einen sind es Himmel und Erde, für die anderen die größten Tesla-Spulen der Welt. Beinahe unbemerkt vom großen Dichter wurden seine Geschichten im Dorf von Mund zu Mund getragen. Bald schon saßen junge Burschen und Mägde unter dem Fensterbrett der alten Hoffnungsschimmerei, um die neuesten Erzählungen zu hören und sie ihren Herrinnen und Herren zu bringen. Der Adel ließ sich und Gästen von außerhalb die Geschichten in ihren Villen vortragen. Manche Erzählungen ließ man sogar von Trommlern ankündigen. Heute Mörder noch. Der Räuber und sein Biber. Bald schon standen Grafen, Herzoginnen und Priester im Dorf Schlange, um sich die Geschichten von Meo Mespotin erzählen zu lassen. Solche Geschichten hatten sie zuvor nämlich noch nie gehört. Schließlich erwischte Mespotin einen der Buben unter seinem Fenster und stellte ihn zur Rede. Er beichtete ihm alles. Der Meister aber war entzückt und erzürnt zugleich und wurde beim Herrn der Burschen vorstellig. Seine neueste Geschichte sollte er ihm selbst vortragen, aber als er dies versuchte, unterbrach ihn der Herr. Es gab mal ein Dorf, und am Rande dieses Dorfes lebte im Wald ein alter Mann. Der war nicht besonders, weder klug noch reich, außer in Gebrechen. Da kam ein schöner Jüngling eines Tages des Weges und schritt an diesem alten Mann vorbei. »Gegrüßt seist du«, sagte der alte Mann in rostiger, jedoch wohlmeinender Stimme. Doch der Jüngling antwortete nicht. »Was ist? Hat's die Sprache verschlagen?« fragte der alte Mann. Doch blieb der Jüngling stumm und zudem direkt vor ihm stehen. Momente vergingen und nichts geschah. Der alte Mann war irritiert. Er rückte seine Brille auf seiner Nase zurecht, um diesen Jüngling genauer zu bestaunen. Doch als er sich nach vorn beugte, da stellte sich der Jüngling auf die Zehenspitzen, sodass der Alte nur mehr einen großen Adamsapfel sehen konnte. Doch wollte er die Augen ersehen, so blieb er glücklos. Er schüttelte den Kopf, während der Jüngling es ihm gleich tat. »Ein seltsamer Kauz bist du!« Dies sei ganz anders als die Geschichten, die ihm seine Diener angetragen hatten. Da ließen sie den Burschen kommen und verglichen ihre Geschichten. Und es zeigte sich, dass ein papiernes Gedächtnis stärker war als das der Kinder, aber die Einbildungskraft jener jedes Gedächtnis übertraf.